Schillers Brief mit Kana, Teil 4, 1791, Jena, den 12. Jänner, 1791. Gestern kam ich von einer 12-tägigen Reise wieder hier an. In Erfurt begegnete mir das Unglück, von einem heftigen Katarrhfieber angegriffen zu werden, dass ich einen ganzen Tag das Bett und einige Tage das Zimmer hüten musste. Ich wartete es aber ab, dass es bei einem einzigen Anfall blieb, der aber so heftig war, dass ich und mein Arzt vor dem Seitenstich und einem hitzigen Fieber bange waren. Jetzt bin ich wieder ganz hergestellt und bedauere nur die Tage, die ich in Erfurt durch meine Krankheit verlor. Meine dortigen Freunde suchten mir diesen Unfall so leidlich als möglich zu machen, und der Koadjutor besuchte mich mehrmals. Ich habe alle Ursache, mit dieser Reise zufrieden zu sein. Sie brachte mich ihm überaus nahe und führte die bestimmtesten und glücklichsten Erklärungen von seiner Seite herbei. Sehr wahrscheinlich werde ich die nächsten Osterferien in Erfurt zubringen, wenn ich, wie ich hoffe, meine Schwiegermutter dazu disponieren kann. Auf den Julius, unfehlbar, erhältst du einen Besuch von uns beiden, von meiner Schwägerin, meiner Schwiegermutter und vielleicht auch der Frau von Stein. Früher kann es nicht geschehen, weil der 30-jährige Krieg mir keine so große Zerstreuung erlaubt. Da ich auf den Sommer nur zweimal die Woche lesen werde, so hat es mit einer Reise von 8 Tagen keine Not. Das Jahr 1791 bringt uns also zuverlässig zusammen. In Weimar habe ich mich auch einen Tag aufgehalten, mich am Hofe präsentiert und bei der Herzogin Amalie die schönen Zeichnungen, die sie aus Italien mitbrachte, in Augenschein genommen. Die Prospekte von Neapel, einige von und um Rom, einige Zeichnungen nach Büsten und Antiken sind unbeschreiblich schön. Sehr vieles habe ich aber noch zu sehen. Es freute mich, in Weimar den Schauspieler Beck aus Mannheim anzutreffen, der auf 8 Wochen dort gemietet ist und sehr viel Beifall findet. Man wollte ihm die Direktion des Theaters überlassen, aber sein Engagement in Mannheim ist zu solide und zu vorteilhaft, um es mit einer so prekären Versorgung in Weimar zu vertauschen. Es ist mir jetzt wieder noch einmal so wohl, denn seit meiner Erfurter Reise bewegt sich wieder der Plan zu einem Trauerspiele in meinem Kopfe, und ich habe einen Gegenstand für abgerissene poetische Momente. Lange habe ich nach einem Sujet gesucht, das begeisternd für mich wäre. Endlich hat sich eins gefunden, und zwar ein historisches. Auf Graf habe ich meines Porträts wegen durch die Gräfin von Görz, die ich in Erfurt fand und die nach Dresden gereist ist, einen neuen Sturm tun lassen, hoffe aber nicht viel davon. Vielleicht siehst du sie, sie ist eine schöne Frau. Man hat mir auf Veranstaltung des Koadjutors in Erfurt die Ehre angetan, mich zu einem Mitgliede der Kurmainzschen Akademie nützlicher Wissenschaften aufzunehmen. Nützlicher, du siehst, dass ich es schon weit gebracht habe. Adieu, meine Frau grüßt dich und die beiden recht herzlich. Dein S.